New Jersey Devil, Devil, Devil, Devil. Yeah, Kollege, exclusive. Was los? Diese Rapper kommen und meinen, sie können hier machen, was sie wollen, ne? Nee, nee. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ey, ey. Ey yo, Gangster Life, hier Park. Nachbarn echten Einzelhaft, ist der Boss jetzt glatt weg. Wie Smaggers Heimatstadt, ey der Boss. Der Stadt nimmt Wand, Dreieck im Maybach-Truck. Nur ein Teppich eingepackte Rapper-Leichen hat. Fickt ihr mich bei Kerzenlicht, da platzt ihr auf einmal rein und fragt: Hallo Schatz, was wird das bitte, wenn's fertig ist? Wonach sieht's denn aus? Deine Slut gibt mir Schädel und sagt Sperma überströmt. Ich kann's dir erklären, sie ist weiß Gott ne Bitch und läuft sogar bei eisigem Wind nur in nem weit ausgeschnittenen Kleid und nem String rum und geht schon nicht mehr an sein Schlafzimmer, Wandschrank aus panischer Angst, dass ich mich darin verschanzt hab. Mein Stiefdad ist Moslem, ich schieß den Kopf weg und du wäscht in Bands, in Bikini und Hotpants. Rennt dann weinend heim mit Blut in der Fresse, denn ich gab ihr mit der Rückhand eine Zuhälterschelle, weil da noch ein Staubkorn auf der Windschutzscheibe war. Und diese Hosts von der setzen sich hin und schreiben Bars. Die Junkies denken, dass sie krass sind, der Mike. Doch ich komm vorbei und box den Pennern ihre Joints in den Rachenbereich. Ey, das ist Bodybuilder-Mucke, die Gangbangen. Dabei geben wir uns Chuck, wie wenn wir Norris-Filme gucken. Und das Miststück legt sich sichtlich ins Zeug, denn sie wird von mir beim Blasen kritisch beäugt. Ich besuch diese Dreckschlampe mit paar Bodybuildern, die ihr Rohr reinhalten wie Wasserfilter. Sie muss sich ausziehen wie der Will. Dann hätt sich Farid Bang auf Koks auf die Bitch mit den Worten Yalla Bruder auf sie mit Gebrüll und sing dabei: Hey du, hör mir mal zu, ich komm mit Farid aus der German Dream Crew und gangbange dich nutze straight in den Emergency Room. Da kann dann dein dich mit einem Blumenstrauß besuchen. Doch dann wird seine Schwester in den Mund gefickt. Sie hat ne recht dicke Unterlippe, Bitch, das ist Rap für die Unterschicht. Kollege, der Boss, Player, ich mach mit der Schlampe Liebe und sie schickt mir tags darauf dann handgeschriebene Dankesbriefe. Und guck mal, wie du mittlerweile aussiehst. Guck, ich bin der Typ, der auf deinen Hitler-Scheitel drauf zielt, abdrückt und deinen Buddy dann in die Spree schmeißt. Und ich schenk deinem Sohn als Trost an das Zuhälter-Tape 3. Ich schenk deinem Sohn als Trost an das Zuhälter-Tape 3. Ich schenk deinem Sohn als Trost an das Zuhälter-Tape 3. Homie, I'm scared, I might have to take your life. So when them things come out, you better run. Homie, I'm scared, for the sake of my newborn kid, cause I might have to do life in the pen. Homie, I'm scared to kneel down and wash away my sins. Try me and I'll do it again. Homie, I'm scared, I've been behind the trigger more than once. What's gonna happen to me when God comes?